Wir haben es Love the City genannt. We've called it Love the City. Weil es uns einfach darum geht, dass wir den Menschen da draußen sagen, dass Gott Jesus sie so sehr liebt. Because it's just on our hearts to tell the people out there that Jesus loves them so much. Und was Jesus draußen bei den Menschen macht. And what Jesus is doing out there with the people. Aber auch bei uns in den Herzen derjenigen, die rausgehen. But also what he's doing in the hearts of us. Ist unglaublich und wir möchten heute davon erzählen. It's really unbelievable and we want to tell you about it. Für mich war Einsatz wie für viele von euch wahrscheinlich auch. For me, going out, evangelizing is probably similar to you. Ich hatte riesige Angst. I had incredible fear. Ich war panisch davor, dass ich nicht wüsste, was ich den Leuten eigentlich überhaupt erzählen soll oder in irgendwelche schwierigen theologischen Diskussionen. I just had a panic to think about what I could say to the people or get into theological discussions with them. Und ich dann keine Ahnung hätte, wie ich denen entgegnen soll. And then I didn't have any idea how I would talk with them. Aber dann hat mich Gott zu diesem Love the City Outreach gebracht, but gegen meinen Willen. But against my will, God brought me to the Love the City Outreach. Und hat mir aufs Herz gelegt, Jesus zu den Leuten zu sein. And he just put it on my heart to be Jesus to people. Sein Aroma. To be his fragrance. Zu sein. Und er hat einfach gezeigt, dass es darum geht, die Menschen zu lieben. And it's just about loving people. Wien braucht Jesus. Vienna needs Jesus. Und es ist unsere Verantwortung, denen von Jesus zu erzählen. And it's our responsibility to tell them about Jesus. Und vielleicht nur, weil ich Angst habe oder denke, ich weiß nicht, wie ich denen das beibringen soll oder sagen soll. And just because I am afraid or don't know how I can do this. Kann es sein, dass wer andere nicht von Jesus erfährt. It could be that someone doesn't hear about Jesus. Und ich will euch einfach ermutigen, liebt die Leute und das kann wirklich jeder. And I just want to encourage you all. Just love the people. Und lasst, we can all do that. Und lasst Gott Gott sein, weil er macht den Rest. And let God be God, because he does the rest. Ja, es ist wirklich unglaublich, was Gott bei uns im Team macht. It's really unbelievable what God is doing in the team. Die Michelle sollte heute eigentlich gar nicht da sein. Michelle shouldn't even be here tonight. Sie hat starke Schmerzen im Bauch. She had really bad stomach pain. Aber ist das so wichtig, heute zu euch zu sprechen? But it's so important dass, to talk to you. Dass sie heute da ist und euch das mitgeteilt hat. And that she came extra to tell you. Und für mich ist das auch so unglaublich zu sehen, wie das Team auch verändert wird durch das Ganze. And for me it's so amazing to see how the team has been changed. Wir haben einfach Leute dabei, die sagen, ja, ich kann das doch gar nicht. We have people that say, I can't do this. Aber ich probiere es doch mal. But I'll try. Und heute in der Früh haben wir von Michi gehört. And this morning we heard from Michi. Und der Michi hat gesagt, er wollte einfach, also ich habe ihn mal angesprochen darauf und er hat gesagt, nein, das ist nichts für mich. And he said, no, this is not for me. Und für mich ist es so eine Freude zu sehen, dass er jetzt jede Woche mit Feuer dabei ist. And for me it's such an amazing joy to see that he's with us every week full of fire and joy. Weil es nicht darum geht, ob wir das können. It's not about if we can do something. Sondern ob er das kann. Also der Herr. But if the Lord can do it. Genau. Und was wirklich auch so ermutigend ist. And what's so encouraging. Ist, was die Leute, was da draußen passiert. Is what happens out there on the street. Man möchte meinen, man vielleicht werden wir mit Steinen beworfen. You might think that you get stoned. Oder was weiß ich, die Leute veräppeln dich. Or people make fun of you. Aber die Leute sind so offen. But people are so open. Die Leute da draußen sind auf der Suche nach Liebe. The people out there are looking for love. Am komplett falschen Ort. But in the wrong places. Und es ist so traurig, das zu sehen. And it's so sad to see that. Aber auf der anderen Seite, was passiert, wenn wir Leuten sagen, Jesus liebt dich, ist unglaublich. What happens when we tell people Jesus loves you? It's unbelievable. Vor kurzem waren wir am Schwedenplatz. We were at Schwedenplatz. Und das war vor 2 Wochen und wir hatten 20 Leute da. 2 weeks ago we had 20 people go out with us. Und ich kann es noch immer nicht glauben, dass so viele Leute da mitgehen wollten. And I couldn't believe that so many people came out. Und 3 Leute sind da geblieben zum Beten und der Rest hat einfach den Schwedenplatz eine Invasion gemacht. And three people stayed here and just prayed, and then the rest of us went out and we invaded Schwedenplatz. Manche ganz kleine Schlachtschiffe und manche ganz große, so wie ich. Some of them had little battleships, some people had big battleships. Und einfach zu sehen, dass in allen Ecken sogar die Schüchternen einfach mit Leuten geredet haben und gesagt haben, Jesus liebt dich. And just to see all over the place, even the shy ones, telling people, Jesus loves you. War einfach so unglaublich schön, das zu erleben. It was so unbelievably great. Und es ist wirklich, wir hatten ein paar Schüler. We had a few pupils. Und wir haben gefragt, dürfen wir für euch beten? And we asked them, can we pray for you? Und einer hat gesagt, ja. And one said, yes. Wir haben für ihn gebetet. We prayed for him. Und dann hat ein anderer gesagt, Moment mal. And the other one said, wait a second. Ich brauche auch Gebet. I also need prayer. Okay. Dann hat er es auch bekommen. So und der nächste sagt, prayer. Moment mal, ich brauche auch Gebet. And the third one said, hey, I need prayer too. Und auf einmal haben wir für die ganze Gruppe gebetet, einer nach dem anderen. And so then we've just prayed for the whole group. Und dann ist jemand angerufen worden von der Gruppe und hat gesagt, sie braucht auch Gebet, bitte bet für sie. And then somebody called at that moment and the guy says, hey, she needs prayer too. Let's pray for her. Und zum Schluss haben wir so gesagt, magst du es mal selbst probieren? Und wir haben sie gefragt, magst du es selbst probieren? And then we asked them, would you like to pray yourself? Und sie haben für sich selbst gebetet, für untereinander. And then they prayed for each other. Und es ist einfach unglaublich, dass die Leute so offen sind, viel offener als wir denken. It's amazing. People are much more open than we think. Es passieren große Dinge. Great things are happening. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch manchmal abgewiesen werden. And on the other hand, sometimes we are rejected. Wir sind dann nicht so, dass wir wirklich lästig sind und danach gehen. We don't bother people. We don't go after them if they don't want to hear. Wir wollen nicht, dass die CIG eine schlechte Nachrede bekommt. We don't want CIG to get a bad reputation. Nur weil wir so verrückt sind. Just because we're so crazy. Aber es ist einfach manchmal, wenn man jemanden sagt, Jesus liebt dich. When you tell somebody, Jesus loves you. Und er lehnt einen einfach ab. And he rejects. Dann ist das für mich und ich glaube für die meisten vom Team so, wie wenn der Speer, den Jesus am Kreuz, der Jesus durchbohrt hat. It's like a spear going through the side, like what Jesus experienced genau, on the cross. Genau, wenn der ins eigene Fleisch geht. When it goes against your own flesh. Und ich möchte euch heute einfach sagen, diese Stadt braucht Jesus. I just want to say this city needs Jesus. So sehr. So much. Und vielleicht denken sich manchmal, ja, das ist nichts für mich. And maybe some of you think, well, this is not for me. Aber solche Geschichten wie von der Michelle oder von Michi, die gesagt haben, sie wollen das nicht, das ist nichts für sie. And people like Michi or Michelle said the same thing, it's not for me. Aber dann hat sie der Herr einfach da hineingeführt und ihnen das gegeben, was sie brauchen. But then the Lord just led them into it and gave them what they needed. Du brauchst nur sagen können, Jesus liebt dich. You only just have to say, Jesus loves you. Das ist alles, was du brauchst. That's all. Und ich möchte euch echt ermutigen, wir brauchen alle Gaben. And we need everyone's gifts. Wir brauchen nicht nur Evangelisten, wie jeder glaubt. We don't only need evangelists. Wir brauchen Gebetsleute, die uns den Rücken stärken und hier für uns beten, während wir draußen sind. We need people who pray and can cover our backs. Wenn deine Gabe ist, zu tanzen, if your gift is to dance, dann komm mit uns mit und tanz für Jesus. Then come with us and dance. Die Leute da draußen brauchen so dringend einen Flashmob. The people out there need to see a flashmob. Total, sie müssen sehen, dass Christen cool sind. And they have to see that Christians are cool too. Wir wollen nicht, dass sie glauben, wir gehen mit alle die 15-Jährigen schon mit dem Gehstock herum. We don't want them to think we walk around with crutches. Weil wir an was glauben, was 2000 Jahre her ist. And that we just believe in something that happened 2000 years ago. Wenn deine Gabe ist zu kochen, dann koch. If your gift is to cook, cook. Und gib den Armen und den Hungrigen was zu essen. And give the poor and the homeless something to eat. Wenn deine Gabe ist zu organisieren, dann organisier für uns, dass alle Outreach-Teams in Wien sich versammeln und wir eins werden. And if your gift is to organize, then let's organize all the different teams in Vienna. Bitte kommt vorbei nächsten Samstag. Come next Saturday. In Wien gibt es 1,7 Millionen Menschen. There is 1.7 million people in Vienna. Wahrscheinlich sind nur 2% davon bekehrt. Maybe only 2% are saved. Und wir können uns vormachen, was wir wollen. Wir können uns vormachen, was wir wollen. We can plan what we want. Aber diese Leute werden in die Hölle gehen. But these people will go to hell. Und das bricht mein Herz. And that breaks my heart. Das bricht mein Herz. It breaks my heart. Und ich will euch einfach ermutigen, bitte seid dabei. And I just want to encourage you. Wir brauchen jede Gabe. We need every person, every gift. Bitte sagt nicht, es ist nichts für mich. Don't say it's not for me. Das, bitte sagt nicht, es ist nichts für mich. Please don't say it's wir brauchen not for euch, jede Gabe. We need all wir, of you. Wir brauchen Gebet, wir brauchen Brote. We need, prayer. We wir brauchen Leute, die Musik machen. Bread. Wir brauchen we need people who sing and do music. Und diesen nächsten Samstag ist Global Outreach Day. Next Saturday is Global Outreach Day. Das ist ein Tag, wo wirklich auf der ganzen Welt 8 Millionen Leute auf die Straße gehen. Und das ist noch nicht das. When 8 million people go out on the streets. Und wirklich sich ausstrecken zu den Leuten. And reach out. Und wenn ihr interessiert seid, da mitzumachen mit all euren Gaben. And if you're interested, dann könnt ihr euch da hinten anmelden. Then you can register at the info center. Denn wir brauchen Erweckung in Wien und müssen was dafür tun. We need revival in Vienna and we need to do something. Das kommt nicht, es kommt nicht aus dem Nichts. It doesn't come from nothing. Und noch ein kurzes kleines Announcement bezüglich Erweckung. Wir haben am 31. Mai eine Revival Night. We have 31st of May Revival Night. Es ist die Fortsetzung von Romania Night. And it's the sequel to Romania Night. Und das Team, von dem wir berichtet haben, was uns so inspiriert hat, wird kommen. And the team from Romania will come. Und über die Erweckung dort unten sprechen. And they will talk about the revival that's happening there. Sie werden darüber sprechen, wie das bei uns auch möglich ist. And how it can happen here. Und was wir dafür tun müssen. And what we can do for it. Dankeschön. Thank you. Exciting, huh? Aufregend, oder? When we came to Vienna, Sam wasn't even alive yet. Als wir nach Wien gekommen sind, war der Sam noch nicht mal auf der Welt. I remember lying down in someone's living room. Ich erinnere mich, dass ich mich zum Schlafen in jemand anderes Wohnzimmer gelegt habe. On the first day we were here. Am ersten Tag, als wir angekommen sind. Because we didn't have the key to our apartment yet. Weil wir noch nicht den Schlüssel zu unserer eigenen Wohnung hatten. What in the world are we doing here? Und habe mich gefragt, was zum alles in der Welt machen wir hier? There was such a fear on that first night. Es war so eine Angst da in dieser ersten Nacht. But then God had his way. Aber dann hat Gott seinen Weg mit uns. I was in London this week with Mike and Beate and my wife. Ich war diese Woche mit Mike, Beate und meiner Frau in London. And we attended a large conference. Und wir haben an einer großen Konferenz teilgenommen. And while I was waiting for something, I picked up a newspaper. Und während ich auf etwas gewartet habe, habe ich eine Zeitung aufgenommen. And I turned and it said this, there was an article. Und habe sie durchgeblättert und da war dieser Artikel. Evangelical Christianity in the United States is surging. It's growing. Die evangelikale Christenheit in Amerika wächst. It's on the move. It's, sie bewegt sich. The word was, it's strong. Das Wort war, dass es stark sind. And at the conference we were told that people all over, young people all over the United States are going to the streets. Und in dieser Konferenz hat jemand gesagt, dass junge Menschen in Amerika überall im Land auf die Straßen gehen. They're praying for people. Und sie beten einfach für Menschen. All over. It's just überall. A move of God. Es ist einfach so eine Bewegung von Gott. Jonathan Edwards, he was in the 1700s. Jonathan Edwards im 17. Jahrhundert. Right, 1700s, 18th century. Also 18. Jahrhundert. And he was a preacher and a theologian. Er war ein Prediger und ein Theologe. And he was a revivalist. Und er war so ein Erwecker. And he said these words. Und sagte folgende Worte. It is the responsibility of Christians in every generation. Es ist die Verantwortung von Christen in allen Generationen. To recognize what the Holy Spirit is doing in their generation. Zu erkennen, was der Heilige Geist in ihrer Generation macht. And to move with it. Und dort mitzugehen, sich mitzubewegen. What is God doing in our generation, in this generation now? Und was macht Gott jetzt in dieser Generation? And we can really sense a pulling together. As never before. Wir spüren, dass das immer mehr zusammenwächst wie nie zuvor. Nikki Gumbel was the host of the conference. Nikki Gumbel war der Gastgeber dieser Konferenz. And Nikki Gumbel is on the charismatic side of the spectrum. Und Nikki Gumbel ist eher auf der charismatischen Seite des christlichen Spektrums. Even though he's an Anglican. Obwohl er Anglikaner ist. And he had Bill Hybels there. Und er hat auch Bill Hybels dort. And Bill Hybels is from the evangelical side of the spectrum. Und der ist eben wieder von der evangelikalen Seite des Spektrums. And Nikki Gumbel is responsible for pioneering the Alpha Course. Und Nikki Gumbel ist dafür zuständig, dass er diese Pionierarbeit im Alpha Kurs macht. 22.5 million people have gone through the Alpha Course now. 22,5 Millionen Menschen sind bereits durch den Alpha-Kurs durchgegangen. Around the world. Überall auf der Welt. And Bill Hybels was saying that for years and years, the elders of his church would not allow the Alpha Course to come to his big church in Willow Creek. Und Bill Hybels hat erzählt, dass die Ältesten in seiner Gemeinde für Jahre verhindert haben, dass der Alpha Kurs in seine Gemeinde kommt. Because they said it's charismatic. Weil sie gesagt haben, nein, das ist charismatisch. They said, but praise the Lord. Also haben gesagt, preist den Herrn. Those elders are now with Jesus. Diese Ältesten sind jetzt bei Jesus. And we have now the Alpha Course. Und wir haben jetzt den Alpha Kurs. And so that's interesting, right? Und das ist interessant, oder? That a church like Willow Creek, that is quite evangelical, dass eine Gemeinde wie Willow Creek, die wirklich evangelikal ist, is moving sich bewegt toward a center. Also mehr zum Zentrum hin. And Christians from all over the world are joining hands. Und Christen überall auf der Welt, sie reichen sich die Hände. To reach this world before Jesus comes back. Um diese Welt zu erreichen, bevor Jesus wiederkommt. People are not arguing theological issues. Die Menschen streiten nicht mehr über irgendwelche theologischen Probleme oder Fragestellungen. Some people still do. Natürlich machen das noch einige. But we need to understand what the Holy Spirit is doing and flow with it. Aber wir müssen verstehen, was der Heilige Geist macht, und wir müssen da mitmachen. I made a video yesterday of the conference that we attended. Ich habe gestern ein Video davon gemacht von der Konferenz, wo wir teilgenommen haben. Probably the most full spectrum conference I've ever been at. Und das war vielleicht die Konferenz, wo das gesamte Spektrum vertreten war, wo ich jemals war. And I'll have you watch this video now, and I'll make some comments after. Und ich möchte, dass ihr jetzt das Video anschaut, und ich sage dann nachher noch ein paar Dinge dazu. That was so awesome. Wow. Das war so erstaunlich, so großartig. It was just so awesome. Es war so großartig. And it was so God. That was the thing. Und es war so von Gott. God is moving. Gott bewegt sich. For such a time as this. Für so eine Zeit wie diese. He was telling about his relationship to the Pope. Er hat erzählt über seine Beziehung zum Papst. And he said the Pope is such a humble man and so loves Jesus. Und er hat gesagt, der Papst ist so ein demütiger Mensch und er liebt Jesus so sehr. And he's the last person anybody thought would be the Pope. Und er ist die letzte Person, von der irgendwer gedacht hat, dass sie mal Papst werden wird. And you have Archbishop what's his name? Und das ist ein Erzbischof Welby, Justin Welby. Justin Welby, the Anglican. Der Anglikaner. He has such a love for Jesus. Er hat so eine Liebe für Jesus. He said, "My prayer is three things." Er hat gesagt, mein Gebet sind diese drei Dinge. To bring a renewal of prayer. Eine Erneuerung im Gebet zu bewirken. The reimagining of church ministry. Diese Neugesinnung der Gemeinde, des Gemeindedienstes. The reimagining of how to do church. Das neue Art, sich vorzustellen, wie man den Dienst vollbringen kann. And evangelism. Und Evangelisation. It's awesome. Das ist großartig. It's God. Und das ist Gott. Now watch this. Bruce Cluett is Michelle's dad. Bruce Cluett ist Michelle's dad. And he led YWAM for years. Und er hat YWAM für Jahre geleitet. And comes in contact with the cardinal. Und ist im Kontakt mit dem Kardinal. Probably a bishop back then. Der damals vielleicht noch ein Bischof war. It has such an influence. Und der hat so einen Einfluss auf sein Leben. And he opens up thousands of young Catholic believers. Und er öffnet da tausende von jungen Katholiken. To be discipled by someone. Katholischen Gläubigen, dass sie von jemanden in Jüngerschaft geführt werden. Who believes what we believe. Der das glaubt, was wir glauben. And here's the principle again. Und da ist das Prinzip noch einmal. Acceptance. Akzeptanz paves the way to influence. Ebnet den Weg zum Einfluss. We are called to influence this world. Und wir sind dazu berufen, diese Welt zu beeinflussen. We are the light of the world. Wir sind das Licht dieser Welt. We are the salt of the earth. Wir sind das Salz der Erde. We are called to have impact. Wir sind dazu berufen, einen Einfluss auszuüben. We will have impact on no one that we do not accept in some way. Und wir werden keinen Einfluss auf irgendjemanden haben, den wir nicht annehmen in der einen oder anderen Art. The cardinal prayed, "Lord, bring down the walls." Der Kardinal hat gebetet, Gott, nimm die Mauern weg. There's so many walls that separate. Es gibt so viele Mauern, die uns trennen. And are used as an excuse to not accept. Und das ist keine Entschuldigung dafür, dass wir einen anderen nicht annehmen. But let me help you tonight, just very briefly. Aber lasst mich euch heute Abend kurz dabei helfen. Think clearly about this theme of accepting people. Denkt ganz klar über dieses Thema, andere Menschen zu akzeptieren oder anzunehmen. Let's go back to that verse in Luke chapter 6, verse 35. Schauen wir uns nochmal diesen Vers in Lukas 6, Vers 35 an. If you want to be like your Father in heaven, wenn du so sein willst wie dein Vater im Himmel, children of the Most High, die Kinder des Allerhöchsten, then learn to be kind, dann lernt freundlich zu sein, to unthankful, zu einem undankbaren, and evil people, und bösen Volk. That word evil is panaros. Das Wort böse ist panaros. Not kakos. Nicht kakos. Panaros is stronger. Panaros ist stärker. It's an infective kind of communal evil. Das ist eine infestierende gesellschaftliche Bösartigkeit. Learn to be kind to these kinds of people. Und lernt freundlich zu sein zu dieser Art von Menschen. That's the Lord's command. Das ist das Gebot des Herrn. Now, let's think in four categories. Und denk mir mal in vier Kategorien. Strictest. Die allerstrengste. Strict. Streng. Broad. Eher weit. And the broadest. Und die allerweiteste. The broadest spectrum. Das weiteste Spektrum. That God is calling us. Dass Gott uns beruft. To accept every single person on this planet. Jeden einzelnen Menschen dieser Welt anzunehmen. As someone that Jesus died for. Als jemanden, für den Jesus gestorben ist. This is what we're called to do. Dazu sind wir berufen. He died for the sins of the whole world. Er ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. For everybody. Für alle. The scripture says for everybody. Die Schrift sagt für alle. 1 John chapter 2 verse 2 for the sins of everybody. 1. Johannes 2 Vers Kapitel 2 Vers 2, er starb für die Sünden von allen. The scripture says he is the savior of the whole world. Die Schrift sagt, er ist der Retter der gesamten Welt. And God wants us to view people from a different paradigm. Und Gott will, dass wir Menschen von einem anderen Paradigma aus betrachten. Through his love. Durch seine Liebe. To accept every person we see. Dass wir alle Menschen annehmen, die wir sehen. As someone that Jesus died for. Als jemanden, für den Jesus gestorben ist. And express kindness to them. Und dass wir ihnen gegenüber Freundlichkeit ausdrücken. Representing God. Dass wir Gott repräsentieren ihnen gegenüber. As God willing to receive them as his children. Weil Gott willens ist, sie als seine Kinder anzunehmen. The broadest spectrum. Das ist das allerweiteste Spektrum. So when we go on the U-Bahn, also wenn wir in die U-Bahn gehen, we see people on the street, und wir sehen Menschen auf der Straße, all different kinds of strange looking people, alle möglichen Arten von komisch ausschauenden all Menschen, different colors and shapes and alle verschiedenen Farben und Formen, expressions and und Ausdrücke, looks and facial features and und so Gesichtsmerkmalen, and clothes and the way Gewand they walk, und Kleidung und die Art, wie sie gehen. You look at people, you think, wow, look at that guy. Und das sind so Menschen, denkst du, wow, schau dir den an. Or that person looks scary. Or oder der schaut angstentflößend aus. Or who do they think they are? Oder wer glaubt ihr, dass die ist? How about a whole paradigm shift? Wie wäre es, wenn wir da einen richtigen Paradigmenwechsel haben? That is someone that God loves. Das ist jemand, den Gott liebt. That's a person that Jesus died for. Das ist eine Person, für die Jesus gestorben if we ist. Have this in our hearts, wenn wir das in unserem Herzen tragen, especially when we go evangelize, besonders dann, wenn wir evangelisieren gehen, even if we never get to tell them that Jesus loves them, auch wenn wir es nie schaffen, ihnen zu sagen, dass Jesus sie liebt, just to love somebody, einfach nur jemanden zu lieben, just to love somebody, einfach nur jemanden zu lieben, is awesome. Ist schon großartig. It's a discipline for our own hearts. Es ist eine Disziplin für unser eigenes Herz. So that we are never evangelizing without love. Dass wir niemals evangelisieren ohne Liebe. I met a lady last night about 1 o'clock in the morning, 12 o'clock at night. Ich habe letztes Mal gestern eine Frau getroffen um 12 Uhr nachts. I was in the park with Cody. Ich war im Park mit Cody. And she was in the park with her dog. Und sie war auch in dem Park mit ihrem but Hund. She had a stick. Aber sie hatte einen Stock. And she didn't look at me when I came. Und sie hat nicht mich angeschaut, als ich gekommen bin. So we started to talk. Und deswegen haben wir angefangen zu reden. And I said, is that a sozusagen seeing eye dog? Ist das ein Blindenhund? And she said, yes, it is. Und sie sagte, ja, das and ist I der. Said, you are blind. Und sie sagte, du bist blind. She said, yes, I am. Sie sagte, ja, das bin ich. So we just started talking and und so haben wir angefangen zu reden. And then I just asked her when she left what her name was. Und bevor sie gegangen ist, habe ich gefragt, wie sie heißt. And I just said, is there anything I could pray for? Because my wife and I love to pray. Und ich habe sie gefragt, gibt es irgendetwas in ihrem Leben, wofür wir beten dürfen, weil meine Frau and nicht mehr zu beten. And she just smiled and said, no, I'm fine, thank you. Und sie hat einfach nur gelächelt und gesagt, nein, mir geht's gut, danke. That was not a defeat. Das war keine Niederlage. That was a victory. Das war ein Sieg. Because I got to express love to somebody. Weil ich jemandem gegenüber Liebe und Freundlichkeit ausdrücken konnte. And God will bring us back together sometime in the park with the dogs. Gott wird uns irgendwann wieder zusammenführen mit den Hunden im Park. So in the broadest sense. Also im weitesten Sinn. We have to exercise ourselves. Müssen wir das trainieren? In accepting people. Dass wir Menschen annehmen. As individuals that Jesus died for. Als Individuen, für die Menschen, für die Jesus gestorben ist. And just look at people and just say, you know what, God loves that guy. Und einfach Menschen anzuschauen und zu sagen, hey, Gott liebt diese Person. He looks dangerous. Er sieht gefährlich aus. Looks like he's in the mafia, but God loves that guy. Schaut aus, als ob er in der Mafia wäre, aber Gott liebt diesen Menschen. He loves that guy. Look at this punk rocker. Schaut dir diesen Punk Rocker an. Ah, she's cool. Sie ist, schaut cool funky aus. Funky dude. So richtig funky. God loves her. Gott liebt sie. He loves her just like that. Genauso wie sie ist. Category number two. Kategorie Nummer zwei. In the broadest sense. Im weiten Sinn. We need to accept people from other religions. Wir müssen Menschen akzeptieren oder annehmen, die anderen Religionen angehören. Who fear God. Die aber Gott fürchten. Who do good. Die Gutes tun. Need to accept them. Wir müssen sie annehmen. Need to be kind to them. Wir müssen ihnen gegenüber freundlich sein. We need to respect them. Wir müssen sie respektieren. And respect their fear of God. Und ihre Furcht vor Gott respektieren. When we were in Liberia, als wir in Liberia waren, one village wanted us to build a church in their village. Da war ein Dorf, die wollten, dass wir ihnen eine Gemeinde direkt im Dorf bauen. But we needed a place to build the church. Aber wir brauchten einen Platz, wo wir die Gemeinde hinbauen dürfen. The city is called Bokasa, the little town. Und diese Stadt hier ist Bokasa. And suddenly we had a lot, a Grundstück. Und, ja, auf einmal hatten wir ein Grundstück. How did we get it? Wie haben wir das bekommen? Because the houses were moved away. Weil die Häuser dort entfernt wurden. The Muslim community did it for us. Und die Moslems haben das für uns gemacht. Because they wanted to have a church right across from their mosque. Weil sie wollten direkt gegenüber von ihrer Moschee eine Gemeinde stehen haben. And the leader of the mosque said this. Und der Anführer dieser Moschee sagte: We want you here. Wir wollen, dass ihr da seid. Because we want to demonstrate to the world. Weil wir wollen der Welt demonstrieren. The love that we can have for one another. Dass die Liebe, die wir füreinander haben können. So he had people from his mosque move their houses. Also er hat die Leute von seiner Moschee dazu gebracht, ihre Häuser woanders aufzubauen. So we could put the church there. Dass wir dort eben eine Gemeinde aufbauen können. And then at the ceremony to start building. Und bei der Grundlegungszeremonie. We had a circle of prayer. Hatten wir so einen Gebetskreis. And Dennis was translating into English. Und Dennis hat ins Englische übersetzt. And the prayer was something like, "And Heavenly Father, we pray that you'd bless these people." Und das Gebet ging ungefähr so: Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du diese Menschen segnest. Be with these people. Sei bei diesen Menschen. Give them everything they need. Gib ihnen alles, was sie brauchen. That your grace would pour upon them and your und love deine would Gnade fill their hearts. Über sie aus und füll sie mit deiner Liebe. And on and on and on. Und so weiter und so fort. Amen. Amen. And I said to Dennis. Und ich sagte zu Dennis. Wow, where do these Christians come from? Und ich habe gesagt, hey, wo kommen diese Christen her? He said, they're not Christians. Und er sagte, das sind keine Christen. They're the Muslims. Das sind die Moslems. And he said, does that bother you? Und er hat mich gefragt, hat dich das gestört? I said, no. Ich habe gesagt, nein. He said, he says, but it bothers some Christians. Und er hat gesagt, aber es stört einige Christen. He says, I'm thankful that it doesn't bother you. Und ich bin sehr dankbar, dass es dich nicht stört. Acceptance leads the way to influence. Annahme ebnet den Weg zum Einfluss. We know we have truth. Wir wissen, dass wir die Wahrheit haben. We have Bibles, we read the Bible. Wir haben Bibeln und wir lesen sie. We've been born again of the Spirit. Wir sind im Geist wiedergeboren worden. We've seen God do miracles. Wir haben gesehen, wie Gott Wunder tut. There are people who fear God. Wir haben, also es gibt Menschen, die Gott fürchten. Who have never seen God move. Die Gott aber noch nie gesehen haben, wie er sich bewegt. We were in a Chinese restaurant, Mary and I. In einem chinesischen Restaurant. And there was an altar to a Buddha. Und da gab es so einen Buddha-Altar. And when the waitress came over, und als die Kellnerin kam, I said, is that an altar to Buddha? Und ich habe sie gefragt, ist das ein Altar für Buddha? She says, yes, I pray there three times a day. Und sie gesagt, ja, und ich bete dort dreimal täglich. And I asked this. Und ich habe sie Folgendes gefragt. In all the years you've been praying, in all den Jahren, wo du schon betest, has he ever answered you? Hat er dir schon mal geantwortet? And she hesitated. Und sie hat gezögert. And she said, not yet. Und er gesagt, nein, noch nicht. God talks to me every day. Und Gott spricht zu mir jeden Tag. Every day. Jeden Tag. Throughout the day. während des Tages. What we have is so awesome. Was wir haben ist so großartig. We're never going to be able to bring the gospel to people that we don't accept in some way. Und wir werden nie die Möglichkeit haben, Menschen das Evangelium zu bringen, die wir nicht annehmen. The greatest way to accept them. Und der größte oder stärkste Weg, sie anzunehmen, Jesus died for them. Ist, weil Jesus für sie gestorben ist. If we have that in our hearts, wenn wir das in unseren Herzen tragen, they will feel the acceptance. Dann werden sie diese Annahme spüren. It says in Romans chapter 2, das heißt in Römer 2, in the Elberfelder, der Elberfelder, denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, when the nations who didn't have a law, wait, don't translate this, denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen, am Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach seinem Evangelium durch Jesus Christus. It means that the nations who don't have God's word, es bedeutet, dass die Nationen, die Gottes Wort nicht haben, who don't know what we know, die nicht das wissen, was wir wissen, about God, über Gott, about Jesus, über Jesus, they've never heard it. Sie haben nie davon gehört. Or they've heard it, but they have no idea what it really means. Oder sie haben es schon mal gehört, aber haben keine Ahnung davon, was es bedeutet. If they intuitively, sie es intuitiv, do the things that are written in our Bible, die Dinge aber machen, die in der Bibel stehen, God will judge them by their heart. Dass Gott sie nach ihrem Herzen gemäß richten wird. On the day they stand before him, am Tag, an dem sie vor ihm stehen. According to our Bible, gemäß unserer Bibel. You know what that tells us? Wisst ihr, was das bedeutet? That there are a lot of people, dass es viele Menschen gibt, who would believe, die glauben würden, if they heard the truth, wenn sie die Wahrheit hören würden. Just nobody ever tells them that. Aber niemand erzählt ihnen das. Or they feel so rejected, oder sie fühlen sich so abgelehnt, or so belittled, oder so geringfügig oder gering geschätzt wie von Christen, that they have walls up, dass sie so Mauern aufgerichtet haben. Acceptance paves the way to influence. Annahme ebnet den Weg zum Einfluss. Category number three. Kategorie Nummer drei. Christians in a strict sense. Die Christen im engen Sinn. That means people who say they love Jesus. Sind Menschen, die sagen, sie lieben Jesus. And demonstrate it in their lives. Und es auch demonstrieren in ihrem Leben. Especially them. Ganz besonders die. God has called us to even accept the worst of the worst. Gott hat uns dazu berufen, sogar die Allerschlimmsten anzunehmen. As people he has died for. Als Menschen, für die er gestorben ist. He has called us to accept people who fear him from all nations. Und er hat uns dazu aufgerufen, dass wir Menschen fürchten von allen Nationen, die ihn fürchten. Acts chapter 10, verse 34. Sorry. Acts 10:34. Apostelgeschichte 10:34. The Apostle Peter said. Sagt der Apostel Petrus. After this incredible vision. Nach dieser unglaublichen Vision. Now I get it. Jetzt verstehe ich es. I get it. Ich verstehe es jetzt. God accepts people from every nation. Gott nimmt Menschen aus allen Nationen an. Who fear him. Die ihn fürchten. And demonstrate it through good works. Und es dadurch demonstrieren durch gute Taten. I get it. I get it. I didn't get it before. Ich verstehe es jetzt. Früher habe ich es nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich es. People who love Jesus. Menschen, die Jesus lieben. All the more. Noch mehr. Umso mehr. Who we may differ with doctrinally. Mit denen wir vielleicht nicht in gewissen Lehren übereinstimmen. We have some differences, serious differences with Roman Catholic theology. Es gibt schwere Unterscheidungen mit der katholischen Lehre. I also have serious differences with some Protestant theology. Und die haben wieder Probleme mit protestantischer Theologie. But when someone demonstrates their love for Jesus, aber wenn jemand die Liebe Jesus demonstriert, I will never influence them. Werde ich sie nie beeinflussen können, if I believe I have the truth, wenn ich daran glaube, dass nur ich die Wahrheit habe, if I do not accept them, wenn ich sie nicht annehme, and I accept them, und ich nehme sie an, as someone, als jemand, that Jesus died for. Als jemand, für den Jesus gestorben ist. And they have responded to. Und sie antworten darauf. And then in the last sense, in the strictest sense. Und im allerstrengsten Sinn, oder im engsten Sinn. People in our own church. Menschen in der eigenen Gemeinde. We know we believe. Wir wissen, dass wir glauben. We worship together. Wir beten gemeinsam an. And yet there can be things between us. Und doch können da Dinge zwischen uns stehen. Different gifts. Verschiedene Gaben. People look at each other and Menschen think, schauen sich gegenseitig an und denken, how do they think they are? Was glauben die, wer die sind? I can sing better than that. Ich kann besser singen als die. How come he always plays? Wie gibt es, dass der immer nur spielt? What do I do? Where's my part? Ja, wann komme ich endlich dran? Wow, wow, wow, wow. It should not be like that. Und so sollte es nicht sein. Every person here in this Jede Person hier in diesem Raum someone that Jesus died for. Hat das angenommen, dass Jesus für sie gestorben ist. And probably every person in this room has received Jesus as Savior. Und wahrscheinlich hat jede Person hier im Raum Jesus als seinen Erlöser empfangen. And probably the most of us are an active part of this church. Und wahrscheinlich sind die meisten von uns aktiv Teil dieser Gemeinde. How much more? Wie viel mehr? Should we love each other? Sollten wir uns gegenseitig lieben? And Jesus said this. Weil Jesus hat Folgendes gesagt. If you do that, wenn du das tust, the world die Welt will know. Wird es erkennen, you are my disciples. Dass ihr meine Jünger seid. The world will know. Die Welt wird es erkennen. Because weil the foundation of that love das Fundament dieser Liebe is that Jesus died ist, for dass all of us. Jesus für uns alle gestorben ist. That's awesome. Das ist großartig. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, I'm so thankful for what you're doing in this world. Ich bin so dankbar dafür, was du in dieser Welt machst. And that we can be a part of it. Und dass wir ein Teil davon sein können. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. You've never received Jesus in your life. Und du hast Jesus noch nie in dein Leben angenommen. He's alive. He's real. Er ist lebendig und er ist wahrhaftig. He's a living spirit. Er ist ein lebendiger Geist. The spirit of Jesus moves. Der Geist Jesus bewegt sich. In places like this. In Plätzen wie diesen. He says, where two or three are gathered in my name, I'm right there. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Pray a simple prayer. Bete ein einfaches Gebet, that can change your whole life. Das dein gesamtes Leben verändern that kann. Will change your life. Das dein Leben verändern wird. Jesus, Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. Be the Lord of my life. Sei der Herr meines Lebens. I want to follow you. Ich möchte dir nachfolgen. I want to be a disciple. Ich möchte dein Jünger sein. I want to spend eternity with you. Ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. I want to see you one day face to face. Ich möchte eines Tages dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Forgive me. Vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. I give you the keys of my life. Ich gebe dir die Schlüssel zu meinem Leben. Can you pray that prayer? Kannst du dieses Gebet sagen? Jesus. Jesus. I give you the keys to my life. Ich übergebe dir die Schlüssel zu meinem Leben. The door is open. Die Tür ist offen. Come in. Komm rein. Can you say that? Könnt ihr das sagen? Jesus, the door is open. Jesus, die Tür ist offen. Come into my life. Komm in mein Leben. After service this morning. Nach dem Gottesdienst heute Morgen. I was sitting at the bar. Bin ich an der Bar da drüben gesessen. I wasn't drinking. Ich habe nichts getrunken oder so. It's just a connect bar for those who are watching. Es ist einfach nur eine connect bar, wo man sich kennenlernen kann. It's where you have tea and wo du Tee bekommst. And juice. Und Saft. And these two people come over to me. Und da kamen zwei Leute auf mich zu. And she says, I just want to say something. Und sie sagt, ich möchte etwas sagen. Something I never heard before. Etwas, was ich vorher noch nie gehört habe. She said. Sie hat gesagt, I appreciate what you said this morning. Ich schätze sehr, was du gesagt hast heute Morgen. Because we're Muslims. Weil wir sind Muslims. But this is our church. Und das ist unsere Gemeinde. Wow, wow, wow, wow, wow. We are Muslims. Wir sind Muslims. But this is our church. Und das ist unsere Gemeinde. God woke me up at 5 in the morning. Gott hat mich heute um 5 Uhr früh aufgeweckt. I went to bed at 1. Und ich bin um 1 ins Bett gegangen. And I was wide awake and he gave me these words. Und ich war wirklich hellwach und er hat mir folgende Worte gegeben. And they were from a dream that I had. Und sie kamen aus einem Traum, den ich hatte. And I just like to pray these words over you. Ich möchte diese Worte über euch beten. God says, I want to heal you and make you beautiful. Gott sagt, ich möchte dich heilen und dich wunderschön machen. I want to make you into my image. Ich möchte dich in mein Ebenbild verwandeln. Deep down in your core. Ganz tief in deinem Kern. I don't want to do a superficial makeover. Ich möchte dieses nicht künstlich machen, oberflächlich machen. I want you to have my beauty deep down inside of you. Ich möchte, dass du meine Schönheit ganz tief in dir drinnen trägst. And when you let me see you. Und wenn es zulässt, dass ich dich sehe. Naked. Dann mach es. Nackt. Also nackt. Nackt. Without any masks. Ohne Masken. And you let me love you. Und lass mich dich lieben. There. There. Dort. Dort. Dort. And let my love go into every part of you. Und lass meine Liebe in jeden Teil von dir hineinfließen. Then the healing begins. Damit die Heilung beginnen kann. There is no one to impress. Da gibt's niemanden, den du beeindrucken musst. I am already impressed. Ich bin schon beeindruckt. I love you. Ich liebe dich. I am so impressed by you. Ich bin so von dir beeindruckt. I am so in love with you. Ich bin so verliebt in dich. You don't have to do anything. Du musst nichts mehr machen. You are already in. Du bist bereits drinnen. Like an audition. Wie bei einer Anhörung. Audition? Oder Vorspiel. Yeah. You try out for a part. Du bewirbst dich für einen Teil. And you're competing with all these other singers or actors or models. Im Wettstreit mit all diesen Sängern, Models oder Schauspielern. And it all depends on you and your performance. Und es hängt alles von dir und deiner Darbietung ab. Or it depends on you and your beauty. Oder es hängt von dir und deiner Schönheit ab. And some are even driven to be successful. Und manche sind vielleicht dazu getrieben, erfolgreich zu sein. Because of a deficit of love from their father. Weil sie ein Defizit von der Liebe ihres Vaters haben. A deficit of unconditional acceptance. Ein Defizit von unabhängiger Annahme. But I say, God says. Aber Gott sagt. The audition has been cancelled. Dass diese Vorstellungsrunde abgesagt wurde. You already have the part. Du hast den Job schon. You already have the part. Du hast den Job schon. You don't have to sing right or be beautiful or du musst nicht richtig singen oder schön sein. Or make a moving performance. Oder so eine Bewegungsdarbietung. You've got the part. Du hast den Job. It's yours. Er gehört dir. Now just step up and play your part. Also tritt vor und spiel diesen Part, diesen Teil. And one thing that Cardinal Schönborn said. Eine Sache, die Kardinal Schönborn gesagt hat. He says to the world. Er sagt der ganzen Welt. The Father says. Der Vater sagt. Come home. Komm nach Hause. Come home. Komm nach Hause. I will love you. Ich werde dich lieben. Like the father who couldn't love you. Wie der Vater, der dich nicht lieben konnte. Anstatt dem Vater, der dich nicht lieben konnte. And so you tried so hard. Und du hast dich deswegen so angestrengt. And you performed. Und du hast geschauspielert oder dich dargestellt. Oder geleistet. Oder geleistet. And you thought everything depended on you. Und du hast gedacht, dass alles nur von dir abhängt. But it doesn't. Aber das tut es nicht. Come home. Komm nach Hause. Just let God love you right now. Lass zu, dass Gott dich einfach liebt. Unmask yourself. Nimm die Maske ab. you let love into those places you think are ugly. Wenn du die Liebe dorthin lässt und die Stellen, wo du denkst, dass die hässlich sind. The places in your soul that you're ashamed of. Die Stellen in deiner Seele, deren du dich schämst. That's when love heals you. Das ist dann, wenn die Liebe dich heilt. So have no fear. So hab keine Angst. He loves you. Er liebt dich. And he accepts you. Und er nimmt dich an. And when you're accepted by that kind of love, und wenn du von dieser Liebe angenommen bist, then it's easy to accept others. Dann ist es einfach, andere anzunehmen. If you need prayer, wenn du Gebet brauchst, the prayer team is waiting in the prayer room to pray for you. Dann wartet das Gebetsteam im Gebetsraum auf dich. If you need a word from the Lord, wenn du ein Wort vom Herrn brauchst, just stand up right now. Dann steh jetzt auf. And go. Und geh hin. The woman with the issue of blood. Die Frau, die dieses Blutproblem hatte. Blutfluss hatte. She didn't care what people thought. Die hat es nicht gekümmert, was andere Menschen über sie denken. She had a disease she shouldn't have been out there. Sie hatte eine Krankheit, die sie nicht dort draußen lassen sollte. But she was so desperate. Aber sie war so verzweifelt. For a touch from Jesus. Dass sie, weil sie Jesus berühren wollte. Dass sie Jesus berühren musste. That she got up and she went and she went after him. Aufgestanden ist und ihm nachgegangen ist. So don't be afraid of what people think. Also hab keine Furcht davor, was Leute über dich denken. Get up and receive. Steh auf und empfange. Receive what you need from God. Empfange, was du brauchst von Gott. We have awesome prayer people. Wir haben großartige Leute des Gebets. They're exercised in the prophetic. Sie trainieren sich in prophetischen Sprache. They can give you a word that just God knows you need. Sie können dir ein Wort geben, wo sie, das nur Gott wissen kann, dass du es brauchst.